Mit Radiowelle und Radar erkennen wir die Welt so klar. Wir sehen, woher kommt die Gefahr. Computer nehmen alles wahr. Computerkarriere, Computerkarriere. Es könnte sein, dass es passiert, wenn sie von falscher Hand geführt. Die Welt wie ein Hiroshima.